haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Die Dame im See. Es war brütend heiß. Es war so heiß, dass selbst der kleine Ventilator stöhnte und schwitzte. Ich saß in meinem Büro und nahm gerade ein Fußbad. Ich planschte ein wenig vor mich hin und sang dazu. Es klang grauenhaft. Kein Wunder, dass plötzlich ein Steuerbeamter an der Tür stand. Diese Leute haben einen Riecher für solche Situationen. Ich empfing ihn so, wie ich alle Beamten empfange. Die Entsorgung war einfach. Mein Büro liegt im dritten Stock und hat ein breites Fenster. Seit ich in der Stadt wohne, kriegen Steuerbeamte eine Gefahrenzulage. Es dauerte nur einige Minuten, bis der Nächste an der Tür stand. Mein Zeigefinger juckte bereits, da erkannte ich blitzschnell, dass dieser Mann mein zukünftiger Klient sein musste. Steuerbeamte riechen nicht nach Lavendel, dieser Mann aber stank meilenweit danach. Sind Sie Philip Maloney? Erraten. Darf ich Ihnen meine Wanne anbieten? Gute Idee. Er zog seine Gucci-Schuhe aus, streifte sich die Seidensocken ab und tauchte seine manikürten Füße in meine kleine Wanne. Wir planschten ein wenig. Ich tat, was ich immer dabei tue. Er hat einen Knall. Rotes Gummiboot. Und dieses Gummiboot. Das ist ja grauenhaft. Zugegeben. Aber Sie sollten mich mal hören, wenn ich zusammen mit Prince unter der Dusche stehe. Danke. Ich bevorzuge trockene Klassik. Aber eigentlich ist mein Problem anders geartet. Weiblich? Und wie? Sie heißt Sandra. Ich liebe sie. Klingt übel. Und da ist nichts mehr dagegen zu machen? Ich habe alles versucht. Es hilft nichts. Ich habe da noch die gesammelten Werke von Strindberg. Hat schon manchen erlöst. Kenn ich auswendig. Hoffnungslos. Ich liebe Sandra. Und jetzt soll ich sie Ihnen vom Hals schaffen? Um Gottes Willen, nein. Ich möchte sie heiraten. Auch das noch. Helfen Sie mir bitte. Was denn? Soll ich etwa das Brautkleid nähen? Das Problem sind meine Eltern. Hubacher und Co. Die größten Spielgeldfabrikanten der Welt. Ich habe einen anonymen Brief erhalten, in dem über Sandras Vergangenheit sehr üble Geschichten stehen. Wenn das meine Eltern erfahren, werden sie eine Heirat unter allen Umständen verhindern. Und ich soll herausfinden, wer über Sandra üble Geschichten in Umlauf bringt. Genau. Und da gibt es noch ein anderes kleines Problem. Nur zu. Ist die geliebte Sandra in den Klauen eines anderen? Viel schlimmer. Sandra liebt mich nicht. Meine Wanne füllte sich mit ein paar Tränen. Sie dufteten nach Lavendel. Auch die Reichen haben ihre Probleme. Sie riechen einfach ein wenig anders als die unseren. Ich fragte Hubacher Junior nach der Adresse seiner Herzensdame. Sie sagt, dass sie sich selber finden müsse. Aber weshalb dies ausgerechnet an diesem abgelegenen See sein muss, begreife ich nicht. Tatsache ist, dass sie momentan furchtbar am Schwimmen ist. Hubacher Junior hatte recht. Sandra war am Schwimmen. Sie gehörte zu der Sorte, die auch bei den heftigsten Lebensstrudeln nicht auf die Annehmlichkeiten eines luxuriösen Lebens verzichten konnte. Nur so konnte ich mir all die Pelze erklären, die neben ihr im See lagen. Sind Sie Sandra, die Frau, die sich selber sucht? Ja? Gestatten, Philip Maloney! Hat Hubacher Junior Sie geschickt? Er versteht mich nicht. Er sieht nicht, wie wichtig das alles für mich ist. Sehen Sie nur all die Fälle, die mir davon schwimmen. Ich fühle mich nackt. Ich weiß nicht, wer ich bin. Hubacher Junior liebt Sie, auch wenn Sie nackt sind und nicht sich selber. Ich weiß, Maloney, aber ich kann jetzt nicht. Ich habe Angst vor Verletzungen und einer Lavendelallergie. Mir wurde klar, dass ich für diesen Fall zu Mitteln greifen musste, vor denen ich sonst zurückschrecke. Ich beschloss, in mein Büro zu fahren und meine Badehose zu holen. Im Wagen saß ein netter Mann, der mich begleiten wollte. Na, wie wär's mit einer kleinen Spazierfahrt, Maloney? Es war ein strahlend schöner Tag. Ich hatte nichts dagegen einzuwenden. Der Mann drückte mir seine Waffe sanft ins Genick. So, und jetzt mach mal ein bisschen Musik, Maloney. Wir fuhren eine Weile durch die Gegend. Er dirigierte mich auf eine Mülldeponie. Ich wusste, was dies hieß. Endlich konnte ich meinen Kofferraum wieder einmal entrümpeln. Die einen haben ihre Leichen im Keller. Unser eins lebt nicht in solch komfortablen Mietverhältnissen. Der Mann war so freundlich, mir zu helfen. So. Das wären, glaube ich, alle. Glückwunsch, Maloney. So viel schaffe ich nicht mal in einer Woche. Ach, wissen Sie, weh tut's nur beim ersten Mal. Danach ist alles nur eine Frage der Organisation. Jetzt aber zu Ihnen, Maloney. Sie wollen mich doch nicht etwa auch noch hier abladen? Das geht aber nicht, guter Mann. Da würden Sie ganz schön Ärger kriegen mit unserem Güsselinspektor. Ein Mann wie ich gehört auf die Sondermülldeponie. Na gut, dann fahren wir weiter. Sie zeigen mir den Weg. Ich werde Ihnen noch was ganz anderes zeigen. So, was denn? Die Ewigkeit und was danach kommt. Kenne ich nicht. Ist das was Modernes? Es gibt Leute, die alles, was sie nicht verstehen, für ein schlechtes Theaterstück halten. Ich ersparte ihm einen weiteren philosophischen Diskurs. Dann endlich packte ich meine Badehose ein und besuchte noch einmal die Dame im See. Jan, Maloney, auch ein Schnüffler kommt manchmal ganz schön ins Schwimmen, nicht? Na, haben Sie Ihre Psyche wiedergefunden? Ich hatte vorhin das Vergnügen, eine dunkle Gestalt in noch viel dunklere Daseinsformen zu schießen. Offensichtlich will jemand verhindern, dass ich in Ihrer Vergangenheit wühle. Möchten Sie das denn wirklich? Wer möchte das nicht? Oh, Sie sind ja ein ganz schlimmer Sie. Das hat mir meine Mutter auch immer gesagt. Weshalb eigentlich sagen Sie Hubacher Junior nicht einfach, dass er sich verpissen soll? Wir könnten dann gemeinsam den Atlantik durchqueren und ein Robbenbaby adoptieren. Das geht nicht, Maloney. Wovor haben Sie Angst, Sandra? Sie antwortete nicht, aber in ihren Augen konnte ich sie sehen. Die Angst, die nur jemand hat, der um sein Leben fürchtet. Ich ging wieder an Land und erschreckte eine ältere Frau, als ich meine Badehose auszog. Zugegeben, es ist eine scheußliche Badehose, aber noch lange kein Grund, mir die Handtasche ins Gesicht zu schleudern. Ich wendete zwei meiner Judogriffe an und rief eine Ambulanz. Dann ging ich zu Hubacher Junior. Seine Wohnung war der zweitgrößte Spielsalon der Stadt. Gehören die Dinger da alle Ihnen? Ich spiele gerne mit mir selber. Bleibt Ihnen noch gar nichts anderes übrig, solange Sandra mit den Fischen spielt. Haben Sie mit ihr gesprochen? Sie hat vor irgendetwas eine Todesangst. Aber vor was bloß? Nun, vor was Frauen so Angst haben im Leben. Zahnarzt, dunkle Gassen, impotente Liebhaber, dritte Zähne oder Mäuse. Mäuse? Nein, Sandra fürchtet sich nicht vor Mäusen. Zudem habe ich genug davon. Meine Eltern sind steinreich. Die verdienen sich an diesem Spielgeld dumm und dämlich. Nein, das hat sicher was mit diesem jungen Herumstreicher zu tun. Ein Herumstreicher? Ja, er streicht um mein Haus herum. Ich bin sicher, dass er den Brief geschrieben hat über Sandras Vergangenheit. Er schreibt, dass Sandra aus der Gosse kommt. Na und? Viele berühmte Leute haben einmal in der Gosse angefangen. Nehmen Sie mich. Ich stamme aus bestem Haus. Und was ist aus mir geworden? Sehen Sie, wäre ich in der Gosse geboren, so hätte ich heute einen Nobelpreis. Und diesen Quatsch, glauben Sie? Ich schlug ihm eine rechte in die Milz und eine linke in die Galle. Jedermann hat seinen Stolz. Dann ließ ich ihn weiterleben. Schließlich hatte ich neben meinem Stolz auch noch ein leeres Konto vorzuweisen. Ich ging nach draußen und suchte den Herumstreicher. Ich fand ihn an der Kreuzung. Er strich gerade eine Straßenlaterne. Wenn Sie so weitermachen, werden Sie bald Ihren Pinsel aus der Hand geben. Zischen Sie ab, sonst male ich Sie auch noch an. Danke, aber ich bevorzuge Ölfarben, entspricht mir meinem Teint. Ach, übrigens, ich kenne da eine Dame im See, die bald heiraten wird. Sandra? Das ist nicht möglich. Sandra kann diesen lavendelstinkenden Flipperkasten nicht heiraten. Er ist ja auch nicht gerade mein Geschmack, aber nur die Wege des Herrn sind unergründlich. Die Wege der Dame im See hingegen riechen nach Lavendel. Nie wird er sie kriegen. Und weshalb nicht? Weil Sandra bereits verheiratet ist mit mir. Sie sind also Sandras Ehemann? Ja, wir sind zusammen aufgewachsen und haben uns schon als Kinder geliebt. Verstehe. Und nach den Doktorspielen kam die Doktorarbeit. Ich hätte gern studiert, aber uns fehlte das Geld. Also begann ich herumzustreichen. Zuerst nur Fußgängerstreifen und Hauswände. Heute streiche ich alles. Ich habe mir einen Herumstreicher immer anders vorgestellt. Eigentlich bin ich ja Musiker, aber vom Geiger bis zum Herumstreicher ist nur ein kleiner Schritt. Und Ihre Sandra hat Sie verlassen und jetzt schreiben Sie böse Briefe über Sie? Ich bin sicher, dass sie von jemandem gezwungen wird, diesen Hubacher Junior zu heiraten. Sie liebt ihn nicht und er stinkt nach Lavendel. Und wer könnte dieser jemand sein? Claudine. Dieser jemand heißt Claudine und ist eine Frau. Das wird ja immer netter. Und wo finde ich diese Claudine? Ja, wenn ich das wüsste, würde ich nicht mehr hier herumstreichen. Ich ließ ihn weiter streichen und ging zu Sam und bestellte mir ein Steak. Es roch nach Lavendel. Ich bestellte einen Kaffee. Er schmeckte nach Lavendel. Ich ging auf die Toilette. Es roch nach Lavendel. Ich zündete mir eine Zigarette an. Sie roch nach Lavendel. Ich ging in ein Parfümgeschäft und kaufte mir 2 Liter Lavendelparfüm. Ich war schon immer ein Mann, der aufs Ganze geht. Dann spazierte ich durch die Stadt. Alle Frauen machten einen riesigen Bogen um mich, bis auf eine. Na du? Oh, entschuldigen Sie, ich dachte... Sie dachten, ich würde mit Spielgeld zahlen, nicht wahr, Claudine? Aber wer sind Sie? Gestatten Meloni, der erfolgreichste Parfumschnüffler seit Patrick Süßkind. So, und jetzt zur Sache, Claudine. Ich nahm eine Literflasche Lavendelparfum und hielt sie ihr unter die Nase. Sie schnappte nach Luft. Ich machte das noch einige Male und dann ergab sie sich. Hören Sie bitte auf, ich sag ja alles. Gut, sagen Sie, der König ist ein alter Sack, das Volk hingegen ist nur Pack. Der König ist ein alter Sack, das Volk hingegen ist nur Pack. Sehr schön, und jetzt zu Hubacher Junior. Sie stecken mit ihm unter einer Decke, nicht? Ab und zu, ja. Wir wollten heiraten. Aber bei meiner Vergangenheit kriegt er die Fabrik nie. Seine Eltern vermachen ihm die Fabrik, sobald er heiratet. Einzige Bedingung, die Frau muss aus bestem Hause stammen. Stellen Sie sich vor, eine Spielgeldfabrik. Was man damit doch alles machen könnte. Sicherlich mehr als nur Stilblüten. Und da haben Sie Sandra engagiert, um Hubacher Junior zu heiraten und dann im Hintergrund abzukassieren. Was haben Sie gegen Sandra in der Hand? Ich habe sie erwischt, als sie ein subversives Flugblatt gegen die Diktatur in Paraguay verteilt. Und damit haben Sie Sandra erpresst. Donnerwetter. Da müssen Sie ganz schön Eindruck auf sie gemacht haben. General Strössner war einer meiner Kunden. Wie wahr, er war. Ich habe auch noch andere Kunden aus Paraguay. Ja, für ein bisschen Liebe und gewisse Zigaretten gehen Männer meilenweit. Es hat alles bestens geklappt, bis auf zwei Details. Hubacher Junior, diese Kanaille, hat sich doch tatsächlich in diese Badenixe verliebt. Und plötzlich taucht ihr Mann auf, dieser Herumstreicher. Damit war der Fall für mich erledigt. Madame Claudine lieferte ich bei der Staatsanwaltschaft ab. Ich mag Frauen nicht, die für Spielgeld andere Frauen erpressen. Ich las den Herumstreicher unterwegs auf und warf ihn dann in den See zu Sandra. Sie führten ein kleines Wasserballett auf und versprachen sich dann ewige Treue. Ich mag solche Szenen nicht. Sie erinnern mich an alte Filme und schlechte Romane. Dann ging ich nochmals zu Hubacher Junior. Sie haben ausgespielt, Hubacher Junior. Madame Claudine hat alles gestanden. Einmal ehrlich, Hubacher. Weshalb haben Sie mich überhaupt engagiert? Ich liebe Sandra. Ich wollte, dass Sie mir Claudine vom Hals schaffen. Jetzt ist alles in Ordnung. Ich werde hinter Gitter gehen und dann werde ich Sandra heiraten. Sandra liebt ihren Mann. Da ist nichts zu machen, Hubacher. Wenn Sie mich fragen, haben Sie zu lange mit sich selber gespielt. Da weiß man dann oft nicht mehr, wo einem der Kopf und andere Körperteile stehen. Tief im Inneren liebt sie mich. Tief im Inneren gibt es nur Leber, Nieren und andere Organe. Sie liebt mich von ganzer Leber. Es war hoffnungslos. Er gab mir ein Bündel Banknoten. Ich ließ ihn stehen und ging in mein Büro. Scheißfall, dachte ich. Nicht einmal einen Mord konnte ich aufklären. Und eines wusste ich genau. Den Lavendelgestank würde ich monatelang mit mir herumtragen. Es war deprimierend. Ich rief meine Analytikerin an. Hier, Maloney. Kann ich heute noch vorbeikommen? Gut. Sagen wir in 2 Stunden? Nehmen Sie auch Spielgeld in Zahlung. Spielgeld? Das ist gut. Sie hing auf. Was ist das doch für ein Leben, wenn einen nicht einmal mehr die Analytikerin versteht? Ich ging zum Bücherregal und blätterte in einigen Mickey-Maus-Heften. Es gibt Tage, da findet ein Mann nur noch Trost beim Glas Whisky und Mickey-Maus.